Na, die Tramps in den beiden anderen Abteilungen konnten es aber noch besser. Das war ein Schnaufen, Grunzen, Blasen, Schnarchen und Seufzen, dass es einem schlecht werden konnte. Dazwischen mischte sich das zeitweilige Stöhnen des alten Cutter, dem sein Armbruch wohl schmerzlich zu schaffen machte. Der Wächter hatte sich leider so gesetzt, dass er uns im Auge behalten konnte. Nur für die wenigen Augenblicke, in denen er Holz nachlegen musste, um das Feuer nicht ausgehen zu lassen, war er gezwungen, uns den Rücken zu drehen. Diese Pausen also mussten von uns benutzt werden, wenn die Zeit zum Handeln gekommen war, das heißt also, wenn Kolmar Puschi rechtzeitig zur Stelle war. Würde er es sein? Ich sollte darüber nicht lange im Zweifel bleiben. Schon bei dem zweiten Abwenden der Wache war es soweit. Kolmar Puschi ist hier. Was soll er tun? Warten, bis ich mich auf die Seite lege. Dann schneidest du meine Handfesseln durch und gibst mir das Messer. Gut, ich warte. Ich ließ noch über eine Stunde vergehen, bis mir alles sicher schien. Dann wälzte ich mich auf die Seite, sodass unser Retter meine Hände leicht erreichen konnte. Bald darauf wendete sich der Posten wieder dem Feuer zu. Sofort fühlte ich, wie eine Messerklinge schneidend durch die Riemen ging, und gleich darauf wurde mir das Messer in die Hand gedrückt. Mich rasch aufsetzend zog ich die Füße an und schnitt dort ebenfalls die Riemen durch. Kaum hatte ich mich wieder hingelegt. So war der Wächter mit dem Nachlegen fertig und drehte sich uns wieder zu. Wir mussten warten. Bei der nächsten Gelegenheit befreite ich Winnetou und raunte ihm zu. Jetzt den Posten. Wer nimmt ihn? Ich. Es durfte nicht das leiseste Geräusch entstehen, wenn die Wache unschädlich gemacht wurde. Für diese Aufgabe war Winnetou der geeignete Mann. Wie eine Feder schnellte er sich über die Kameraden weg und hatte im nächsten Augenblick den Posten an der Kehle. Ich sprang hinzu und gleich darauf lag der Tramp gefesselt und geknebelt da. Der erste Teil unserer Befreiung war gelungen. Jetzt lösten wir schnell die Fesseln unserer Gefährten. Alles lautlos, gespensterhaft lautlos. Wo aber war Kolmar Puschi? War er, der Geheimnisvolle, etwa schon wieder fort? Winnetou und ich krochen nun langsam um das Feuer, um nach den Tramps zu sehen. Sie schliefen alle. Auch Old Webble lag lang ausgestreckt im Gras. Er war gefesselt, hatte einen Knebel im Mund. Und neben ihm saß Kolmar Puschi, unser Retter. Wir staunten über die Leistung, die der rote Mann so geräuschlos vollbracht hatte. Lächelnd nickte er uns zu. Welch eine Ruhe, Kaltblütigkeit und Sicherheit. Rasch bewaffneten wir uns mit unseren Gewehren, die Dick Hammerdell und Pit Holvers leise an sich genommen hatten, und dann wurden die Schläfer so umstellt, dass keiner entwischen konnte. Da fiel mir der Posten draußen bei den Pferden ein. Durch einen Blick verständigte ich Winnetou. Doch flüsterte uns Kolmar Puschi zu. Das Bleichgesicht bei den Pferden ist schon erledigt. Gefesselt und geknebelt. Hier sind genug Riemen für die anderen. Kolmar Puschi hat sie unterwegs angefertigt, weil er glaubte, sie würden hier gebraucht. Winnetou und ich nickten ihm dankend zu. Und jetzt konnten wir die Schläfer wecken. Der dicke Hammerdall übernahm das gern. Aufstehen! Kaffee ist fertig! Aufstehen! Hände hoch! Alle! Ausgeschlafen, die Herren. Hände oben lassen! Die Äuglein könnt ihr euch später reiben! Ihr seht hier, der Widerstand ist sinnlos, also macht keine Dummheiten. Bindet sie! Den Herrn hat's die Rede verschlagen. Sag keinen Ton mehr. Darf ich um die kleinen Patschelchen bitten? So ist es schön, mein Lieber. Immer hübsch folgsam sein. Der Nächste bitte. Komm, Boy. Gib deine Flossen her. Habe schöne Armbänder für dich. Bald hatten wir die Tramps sicher und konnten die Gewehre sinken lassen. Dann wurde der Pferdewächter geholt und den drei Männern die Knebel abgenommen. Die Banditen sagten vor Niedergeschlagenheit auch jetzt noch nichts. Nur Old Webble stieß ab und zu grässliche Flüche aus. Und jetzt kamen wir zu unserem Festessen, das ich dem Dicken versprochen hatte. Es waren noch zwei Truthühner übrig, die jetzt für uns gebraten wurden. Kolmar Puschi richtete er sich zu und setzte an den alten Rebel ein paar Worte. Das Bleichgesicht hat heute von einem stinkigen Hund und von Ungeziefer gesprochen. Kolmar Puschi antwortete, der Hund werde das stinkige Ungeziefer jagen. Nun, hat er recht gehabt? Das wollte Kolmar Puschi dir sagen, obgleich ein roter Krieger sonst nicht mit Schuften spricht. Hau! Fahr zur Hölle, verdammte Rothaut! Nach dem guten Mahl legten sich meine Gefährten zur Ruhe und ich übernahm die Wache, während der ich ständig den Arm des Alten mit Wasser kühlte. Nach mir wachte Kolmar Puschi. Am nächsten Morgen war er verschwunden.